Lektion 11. Das deutsche Fernsehen. Adrian McCormick kam im Rahmen des CDS International Austauschprogramms nach Deutschland und ist für ein Jahr beim ZDF in Mainz angestellt. Adrian soll in der Produktionsabteilung und Programmgestaltung mitwirken. Woran arbeiten Sie denn im Moment? Wir entwickeln gerade ein neues Programm für das Frühstücksfernsehen. Im Herbst, wenn Sie in der Produktionsabteilung sind, werden Sie an dem Programm mitarbeiten, das Sie mit Frau Krohn entwickeln. Haben Sie in den USA schon an Frühstücksprogrammen gearbeitet? Ich weiß, dass es davon ja eine ganze Menge im amerikanischen Fernsehen gibt. Ja, aber wir haben auch viel mehr Sendeanstalten. Das sind bei uns ja auch mehr geworden. Früher waren es nur 3 Programme. Eines davon sendete nur abends bzw. nachmittags. Es gibt jetzt so viel mehr Sender. Natürlich immer noch die 2 öffentlich-rechtlichen, ARD und ZDF. Und jetzt auch noch zahlreiche private. Die Konkurrenz wird für uns immer härter. Sie haben ja gestern in der Vorführung gesehen, dass das Programm des ZDF sehr viel lebhafter und abwechslungsreicher geworden ist. Das ist richtig. Sie zeigen auch erstaunlich viele Serien aus den USA. Die erfolgreichsten werden eingekauft. Aber wir entwickeln auch unsere eigenen. Derrick beispielsweise ist einer der erfolgreichsten deutschen Krimiserien. Und Tatort von unseren Kollegen bei der ARD ist ja auch nicht schlecht. Das Problem ist, dass in dem Wettstreit der Sendeanstalten untereinander schnell ein Überangebot von Programmen entsteht, die sich alle sehr ähnlich sind. Das wollen wir natürlich vermeiden. Gibt es denn keine Sender, die sich spezialisieren, wie ESPN oder CNN zum Beispiel? Nein, nicht so wie in den USA. Das müssen Sie so sehen. Das deutsche Publikum will eine bestimmte Mischung aus Unterhaltung, Information und Nervenkitzel. Natürlich gibt es unter den privaten Kabelsendern einen Sportsender. Und wir haben seit Jahren MTV und CNN. Aber deswegen zeigen alle anderen Sender weiterhin ihre eigenen Sport- und Nachrichtensendungen. Die Veränderungen, die es in den letzten 10 Jahren beim deutschen Fernsehen gab, sind viel einschneidender als beim amerikanischen. Vor nicht allzu langer Zeit konnte sich in Deutschland kein Mensch vorstellen, dass wir mal ein so reiches Angebot an Sendern haben würden. Für Amerikaner war es selbstverständlich, dass die Sendungen mit Werbung unterbrochen wurden. Das gab es bis vor kurzem in Deutschland überhaupt nicht. Uns geht es darum, nicht dem Trend der Privaten einfach hinterherzulaufen, sondern stattdessen dem Publikum zu zeigen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender nach wie vor qualitatives Fernsehen bringen. Wir wollen ein wirklich neues, originelles Frühstücksfernsehen entwickeln. Die Sendung soll sich auch so weit von den anderen Programmen unterscheiden, dass sie auch die Zuschauer anspricht, die Frühstücksfernsehen bisher abgelehnt haben. Sind das denn nicht einfach Menschen, die morgens nicht fernsehen wollen? Möglicherweise schon. Aber es geht uns darum, eine anspruchsvollere und informative Sendung zu schaffen. Eine Frühstückssendung mit Niveau sozusagen. Ich freue mich, dass wir daran zusammenarbeiten können. Kommen Sie, ich zeige Ihnen heute noch ein Band von Moderatoren, damit Sie sich noch ein besseres Bild vom deutschen Publikumsgeschmack machen können. Woran arbeiten Sie denn im Moment? Wir entwickeln gerade ein neues Programm für das Frühstücksfernsehen. Im Herbst, wenn Sie in der Produktionsabteilung sind, werden Sie an dem Programm mitarbeiten, das Sie mit Frau Krohn entwickeln. Haben Sie in den USA schon an Frühstücksprogrammen gearbeitet? Ich weiß, dass es davon ja eine ganze Menge im amerikanischen Fernsehen gibt. Ja, aber wir haben auch viel mehr Sendeanstalten. Das sind bei uns ja auch mehr geworden. Früher waren es nur 3 Programme. Eines davon sendete nur abends bzw. nachmittags. Es gibt jetzt so viel mehr Sender. Natürlich immer noch die 2 öffentlich-rechtlichen, ARD und ZDF, und jetzt auch noch zahlreiche private.